gesonderten Segmente L4 und L5 oder eine Diskushernie, welche auf dem Boden einer kongenitalen Spondylolisthesis L5 das jahrzehntelang bestehende labile Gleichgewicht stört. Besonders augenscheinlich werden diese Veränderungen demonstriert durch traumatische Störungen, die zu einer akuten Kompression wie in diesem Falle der Cauda equina führen, wobei das Computertomogramm ein freies Knochenfragment zeigt, das dann operativ entfernt wird. Die Spondylosis hyperostotica ist häufig beschwerdefrei, wie in diesem Falle. Finden wir aber eine residuelle segmentale Wirbelsäulenbeweglichkeit, so kann es aufgrund der dann entstehenden degenerativen Veränderungen mit der progredienten Instabilität zu einer Cauda equina Symptomatik, zum Symptom des engen Spinalkanales führen. Senile Skoliose, lumbales Trägleiten sowie die Pseudospondylolisthesis sind weitere Ursachen, von denen die letztere unser besonderes Augenmerk gewonnen hat, da sie alle pathogenetischen Faktoren des engen Spinalkanales auf sich vereinigen kann, wie Instabilität, Duralsack und Nervenwurzelkompression mit radikulären und vertebralen Symptomen sowie mit den Zeichen der chronischen Nervenwurzel- und Duralsackkompression im Sinne der peripheren Neuropathie. Wir finden hierbei auch myelografisch die weitwinklige Kompression von Nervenwurzel und Duralsack, wie sie typisch ist für den engen Rezessus lumbalis. Bei konstitutionell engem Wirbelkanaldurchmesser, der bei weniger als 15 mm in der Sagittalebene als pathologisch angesehen wird, mit auf der AP-Aufnahme bilateraler Amputation der Nervenwurzeln, finden wir klinisch hauptsächlich die Symptome der meist monoradikulären Nervenwurzelkompression, meist mit eindrücklicher vertebraler Blockierung und Ausweichskoliose, wovon besonders jüngere Patienten betroffen sind. Es ist nur durch die Myelographie die Differenzierung Diskushernie oder enger lateraler Rezessus möglich. Für die Operationsplanung und für das weitere Schicksal des Patienten ist diese Differenzierung aber entscheidend. Bei einem lediglich engen Rezessus und leichter Bandscheibenprotrusion ist die Diskusenukleation mit dem Risiko der postoperativen Stenosierung und Instabilität keine kausale Therapie. Hier ist vielmehr die ausgiebige Dekompression und, sofern eine Facetektomie durchgeführt wird, auch die Spondylolisthese indiziert. Bei vorwiegend degenerativ bedingter Stenose des Wirbelkanales überwiegen die Symptome von Seiten der chronischen Duralsackkompression, der jahrelang rezidivierenden Lumbalgie mit oder ohne ein- oder beidseitige Lumboischialgie, mit schubweiser Verschlimmerung, massivem Reklinationsschmerz und der typischen neurogenen Claudicatio. Diese Patienten kommen leider oft erst zur Operation, wenn schon eine periphere Neuropathie vorhanden ist und die Ergebnisse der Operation dann nur noch eine Schmerzfreiheit, aber nicht mehr die erwartete sichere Gehfähigkeit zurückbringen kann, wie dies durch Dekompression und Foraminektomie beidseits mit oder ohne Laminektomie und zusätzlicher Harrington-Spondylolisthese im Prinzip erreicht werden kann. Bei diesen meist älteren Patienten sind zusätzliche Probleme oft von Seiten weiterer arthrotischer Gelenksveränderungen vorhanden, was aber auch durch zusätzliche Eingriffe behandelbar ist, wie bei diesem 76-jährigen Patienten, bei dem wegen Bandscheibenprotrusion, degenerativ engem Spinalkanal bei Pseudospondylolisthesis L3 mit Laminektomie und Harrington-Spondylolisthese und 14 Tage danach mit einer Totalendoprothese die Mobilität wieder erreicht wurde. Bitte Licht. Zusammenfassend kommen fast immer zusätzliche Faktoren in Frage, die auf dem Boden eines engen Spinalkanales lumbale, lumboradikuläre Schmerzen verursachen, die für eine erfolgreiche Therapie mit berücksichtigt werden müssen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Walker, für diese knappe Darstellung. Ich bitte jetzt zum letzten Vortrag die Arbeitsgruppe Waldburger, Gerster und Professor Sodon, Lausanne. Es spricht Herr Kollege Waldburger über das Thema die Hyperostosis Ankylopoetika und Chondrokalzinose. Herr Waldburger, Chefarzt von Lavi Le Bain in der Schweiz, im Kanton Waadt. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, obwohl die Hyperostosis Ankylopoietika eine ganz bestimmte rheumatologische Erkrankung auf klinischem, radiologischem und anatomischem Gebiet bildet, bleibt ihre Etiologie und Pathogenese noch im Unklaren. In der Hoffnung, damit eine etiologische Erklärung abzugeben, wurde von mehreren Autoren eine Verbindung der Hyperostose zu anderen Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes und Gicht gesucht. Neuerdings, seitdem die Chondrokalzinose zum aktuellen Thema geworden ist, vermutete man eine neue Assoziierung mit dieser Erkrankung des Metabolismus. In der Tat fielen van der Korst 1974, Okazaki 75, Gerster 76 und Viome 78 die verhältnismäßig hohe Frequenz von Hyperostosis in ihrem Chondrokalzinose-Krankengut auf. Umgekehrt fand Harris 1974 sechs Fälle von peripherer Chondrokalzinose in einem Krankengut von 34 Fällen der Hyperostosis Ankylopoietika. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese neuerdings in der Fachliteratur gemachten Feststellungen zu ergänzen, indem wir die Frequenz der Chondrokalzinose bei gleichzeitiger Hyperostosis Ankylopoietika sehr genau untersuchten und mit einer Kontrollgruppe gleichen Alters und Geschlechts verglichen. Das erste Dia, bitte schön. Unsere Patienten wurden unter den ambulanten Kranken der rheumatologischen Sprechstunde des Schüffs in Lausanne und des kantonalen wattländischen Thermalkurhauses in Lavelle-les-Bains während der Jahre 1977, 78 und 79 ausgewählt. Wir haben 30 Fälle von Hyperostosis Ankylopoietika gruppiert, welche systematisch und anhand von Röntgenbildern des Thorax oder der Brustwirbelsäule entdeckt wurden. Alle Patienten wurden einer klinischen, biologischen und röntgenologischen Untersuchung unterzogen, zwecks Aufspürung einer assoziierten Chondrokalzinose. Wie bei den meisten vorherigen Arbeiten ist die Hyperostosis Ankylopoietika-Diagnose angebracht, falls ein Knochenerguss auftritt, der sich mindestens in kontinuierlicher Weise auf zwei Zwischenwirbelabstände erstreckt, bei denen die Bandscheiben unversehrt sind. Man kann sich auf die Chondrokalzinose-Diagnose stützen, wenn typische Kalzifikationen bei mindestens zwei Gelenken auftreten. Alle Röntgenbilder wurden auch mit Hinblick auf das Vorhandensein von Periostreaktionen und periartikulären Ossifikationen interpretiert, die unabhängig von der Arthrose waren. Zweite Dia, bitte schön. Gemäß den meisten sehr ausführlichen epidemiologischen Arbeiten, besonders derer von Brejan und Julkenen, finden wir in unserem Hyperostosis-Krankengut ein klares geriatrisches Überwiegen wieder, das heißt keine Patienten unter 50 Jahre und ein Überwiegen der Männer 19 zu 11 Frauen. Nächstes, ja, bitteschön. Auf röntgenologischem Gebiet ist die Hyperostosis in den meisten Fällen typisch als wellenförmiger Erguss, der sich auf die vordere und rechte Seite der Wirbel von TA4 bis TA12 erstreckt. Nächstes Diapo. Die Hyperostosis war häufig begleitet von einer Diskopathie oder einer inneren Arthrose der kleinen Intervertebralgelenk auf anderem Niveau in 16 Fällen von 30 und dasselbe traf in 21 von 30 Fällen einer Arthrose der peripheren Gelenke zu. Was aber am auffallendsten und schwerwiegendsten war, im Vergleich zur Kontrollgruppe, war das häufige Auftreten von extravertebraler Hyperostosis in Form von ossifizierenden Fibroostosen. Das nächste Diapo, bitte schön. Durch unsere Vergleichsstudie gelang es, 8 Fälle von Chondrokalzinose in der Hyperostosis-Gruppe und 5 Fälle in der Kontrollgruppe aufzuzeigen. Die prozentualen Resultate lassen sich mit den Daten der Fachliteratur vergleichen. Nach dem Fischer-Test ist der Unterschied in der Frequenz unter den beiden Gruppen jedoch unbedeutend. Licht, bitte schön. Die röntgenologische Anwesenheit der Bandscheibenkalzifikation, die von einer Erkrankung der Wirbelplatten begleitet sein kann oder nicht, ist eine der wohlbekannten Zeichen der Chondrokalzinose. Schon 1967 bestand Sidnan auf der Tatsache, dass die Chondrokalzinose die Entwicklung sekundärer degenerativer Störungen an der Wirbelsäule fördert. In ihren Arbeiten, die sich auf die zerstörende Arthropathien in Verbindung mit der Chondrokalzinose beziehen, haben Viome und seine Mitarbeiter in 1974 sowie dann Gerster 76 in ihren Serien einige Fälle der Lokalisierung an der vorderen Gelenke der Wirbelsäule. Im Jahre 1976 findet Okazaki neben spezifischen Bildern von Kalkablagerungen und gewöhnlichen Degenerativwirbelsäule Veränderungen in seiner Untergruppe von Wirbelsäule-Chondrokalzinose 11 Fälle mit einer Hyperostosis ankylopoietika. Auch 26% der Wirbelsäulen-Chondrokalzinose von Viome 1978 weisen eine gleichzeitige Hyperostosis ankylopoietika auf. Die Entdeckung dieser Koexistenz auf einem gleichen anatomischen Gebiet ließ logischerweise eine eventuelle etiopathogene Verbindung zwischen der Chondrokalzinose und der Hyperostosis ankylopoietika vermuten. Wir dagegen konnten nur einen einzigen Fall von Wirbelsäule-periphere Chondrokalzinose klarstellen, der außerdem eine Hyperostosis ankylopoietika aufwies. Es handelte sich um eine 81-jährige Patientin, deren Röntgenbildergebnis eine typische Chondrokalzinose an mehreren Stellen, besonders an den Handgelenken der linken Schulter und Hüfte, der beiden Knie und der Bandscheibe L4, L5 zeigte. Nächstes Jahr, bitte schön. Das Brustsegment zeigte eine typische Hyperostosis, während das Lendensegment durch die Gegenwart von abgestuften Diskopathie charakterisiert wurde und Kalzifikationen im Zwischenraum L4, L5 an der Peripherie des vorderen Bandscheibenapparates erschienen, die eine trianguläre Form annahmen. Nächstes Diapo, bitte schön. Dieser Aspekt ist mit der Röntgenbildbeschreibung der diskalen Chondrokalzinose vereinbar, die Luyo 1964 machte. Licht, bitte schön. Die beiden Krankheitsbilder scheinen topografisch gänzlich getrennt, denn die Hyperostosis überschreitet kaum das Niveau der Lenden. Andererseits jedoch befindet sich keine multiple Diskarthrose auf dem Brustsegment. Nichts lässt darauf schließen, dass eine Entwicklung des einen zum anderen stattfindet. Aufgrund unserer Studie besteht außerdem statistisch kein bedeutender Unterschied in der Frequenz der Chondrokalzinose in der Hyperostosis hinsichtlich einer sorgfältig gepaarten Kontrollgruppe. So bewahrt die Hyperostosis ankylopoietika eine unklare Ätiologie, die wahrscheinlich in keiner Beziehung steht zu dem Erscheinen von Pyrophosphaten-Calciumkristallen. Man könnte höchstens sagen, dass sowohl die Peristosis ankylopoietica als auch die Chondrokalzinose-Diagnose als Faktoren des Alterungsprozesses betrachtet werden können und dass es daher sehr begreiflich ist, dass man sie verhältnismäßig häufig bei Patienten vorgerückten Alters antrifft. Schon 1975 hat Julkenen in seiner erschöpfenden epidemiologischen Arbeit eine größere Sterblichkeit bei Hyperostosis-Fällen bewiesen. So stellt die Hyperostosis genau wie Adipositas, Diabetes, Gicht und Chondrokalzinose einen Bestandteil der Risikofaktoren dar, die in enger Beziehung zum Alterungsprozess des Individuums stehen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese häufig zusammen bei alten Menschen auftreten. Im Endergebnis wäre die Peristosis ankylopoietica ein Ausdruck des Alterungsprozesses des Bewegungsapparates und ihre Verbindung mit anderen Stoffwechselkrankheiten bei alten Menschen scheint kein... Vielen Dank, Herr Kollege Waldburger, für Ihren Beitrag zu diesem klinischen und pathogenetischen Problem. Meine Damen und Herren, wir haben 12.47 Uhr. Ich bin jetzt vor einer ganz schwierigen Frage. Ich glaube nämlich, obwohl es im Programm angekündigt ist, dass wir eine Diskussion haben, dass ich im Interesse von weiteren Sitzungen und von den Mittagessen und in ihrer Hypoglykämie bitten muss, dass wir die Diskussion allenfalls bis 13 Uhr ausdehnen, aber sicher, länger dürfen wir nicht, sonst scheitert das ganze Nachmittagsprogramm und das Essen. Ich stelle anheim, wenn die dürfte ich das Auditorium, ich bin nicht zu demokratisch lastig, aber ich muss doch Ihre Meinung wissen. Dürfen wir noch etwas ganz kurz diskutieren oder sollen wir im Interesse des Fortgangs aufhören? Ganz kurz diskutieren. Bitte, dann müssen wir als Secundum Ordinem dann erst zur geschichtlichen Frage gibt es ja wahrscheinlich wenig Probleme. Wenn ich meinen eigenen Kommentar noch machen darf, dann ist es der, dass viele zu dem heute behandelten Problem beigetragen haben, dass das Phänomen nicht neu ist, sondern alt und dass aus dieser Sicht heraus wissenschaftlicher Personenkult vielleicht nicht ganz angebracht ist. Das ist keine Undankbarkeit von Autoren vor 100 oder 200 Jahren, sondern eine Tatsache. Ich weiß nicht, ob die Kollegen, vielleicht sollten wir vor allem die Diskussion benutzen mit den Kollegen, die als Referenten beigetragen haben. Sind zu dem Punkt noch Fragen? Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der ganz sicher ein Schwerpunkt dieses Hauptthemas war, das war nämlich Morphologie und Pathogenese. Wenn ich nicht irre, hat leider Herr Kollege Mohr an eine andere Sitzung gehen müssen. Wollen vielleicht die Herren Referenten noch zur Diskussion zu diesem Thema Morphologie und morphologisch fassbare Pathogenese beitragen? Herr Kollege Matthias, kommen Sie doch, nehmen Sie bitte das Mikrofon, dann haben Sie es bequem. Also eine Frage, die sich eigentlich an alle Referenten richtet und auch an Sie, Herr Ott. Es ist mir heute Vormittag nicht klar geworden, ob wir uns über ein einheitliches Krankheitsbild hier unterhalten haben, das wenigstens gewisse gemeinsame verwandtschaftliche Züge hat oder ob das eben doch ganz differente Veränderungen sind. Und ein Schlüsselpunkt, und das hätte ich an sich ganz gerne auch mal mit Herrn Mohr noch mal besprochen, ist ja doch die Frage, ist primär die Bandscheibe involviert in das Geschehen oder ist sie nur sekundär mit einbezogen? Sind die Veränderungen der Wirbelkörperkontur Ausdruck einer, wie er sagt, einer gestörten oder einer neuen enchondralen Ossifikation oder ist es eine aufgrund der Stoffwechselvorgänge hervorgerufene neue desmale Ossifikation, die sich hier abspielt? Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, doch der, sind die Bandscheiben, gehört das Betroffensein der Bandscheiben dazu oder nicht? Müssen wir diese Fälle, zum Beispiel über die ich berichtet habe, mit schlechtem Gewissen eigentlich nachher berichtet habe, die ja fast alle Bandscheibenveränderungen zeigten, gehören die überhaupt da hinein? Oder sind es einfach nur diskogene, hypertrophierende Spondylosen, die zu ähnlichen Symptomen führen können und nichts damit zu tun haben? Ich meine, sie hätten schon etwas damit zu tun, weil die Altersverteilung sehr ähnlich ist. Aber wir haben heute gesehen, dass die Altersverteilung nicht unbedingt ein Kriterium für die äthiologische Verwandtschaft sein muss. Vielen Dank, Herr Matthias. Ist Herr Lagier, ist Herr Mohr zurückgekommen? Ist Herr Lagier, voulez-vous vous répondre? J'aimerais répondre aussi très brièvement, mais après vous. Je crois que la question principale qui a été posée, c'est l'arthrose et la spondylose, c'est la fibrostose, c'est la même chose ou non? Non, c'est différent. Ich glaube, es ist besser, wenn ich in Französisch spreche und ich glaube, dass Herr Ott kann übersetzen. Ich glaube, es ist besser. J'ai insisté sur le fait que dans l'hyperostose, du moins dans les cas purs, nous avons toujours remarqué que le disque était normal. C'est donc un élément pour distinguer formellement cette hyperostose vertébrale des modelés arthrosiques, enfin des équivalents intervertébraux de l'arthrose. D'ailleurs, le problème est le même et même encore plus net au niveau des structures périphériques. Par exemple, au niveau de la rotule, les sporen, donc les excroissances osseuses, sont dans une situation qui est extra-articulaire et l'on comprend alors très nettement que c'est tout différent d'une arthrose. Mais il importe de bien s'entendre. Je crois qu'il faut insister sur la distinction avec l'arthrose pour établir deux entités différentes. Et cela a une importance pratique, car l'hyperostose en elle-même ne donne pas de manifestation clinique, sauf dans des cas discutables et très rares. Ça a donc une importance pour le diagnostic et le pronostic. Mais par contre, il ne faut pas s'étonner que dans des cas d'hyperostose sûre, on observe aussi parfois et plus ou moins des lésions du disque. Par exemple, M. Mohr a montré cette modification d'ossification enchondrale dans la région antérieure, qui n'est plus celle du disque préexistant, mais il est normal, c'est évident, qu'à ce niveau, on a secondairement un processus de remaniement enchondral. Mais il n'y a bien entendu aucune contradiction entre le fait de remarquer ces lésions et celui d'insister sur l'ossification desmoplastique, pour reprendre votre terme, que l'on voit au niveau des zones d'insertion. Enfin, pour terminer, dans certains cas, chez les gens âgés, il n'est pas étonnant d'observer conjointement un modelé, une arthrose vraie et une hyperostose. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas distinguer les deux choses. Vielen Dank, Herr Lagier hatte mich gebeten, in zwei Worten zusammenzufassen, was er meinte. Der wesentliche Punkt ist, dass er die französische Klinik und Pathologie Hyperostose vertebrale nennt, sich eben von der arthrotischen Veränderung der Wirbelsäule insbesondere dadurch unterscheidet, dass der Diskus, ich würde sagen, nicht schwer geschädigt ist. Die Brücke des Verständnisses, Herr Lagier, sehe ich darin, dass die Minimalschädigungen nach im Sinne von Schmoll und jetzt von den neuen Experimentalforschern mit der Annulus und der Ligamentläsion, die ein Vorquellen eines an sich noch brillant elastischen Diskus und eines nicht höhengeminderten Diskus erlauben, dass die dann auf einem bestimmten, ich komme auch zur Antwort auf Herrn Kollegen Matthias, bei einem Terrain, das diese Reaktion hyperostosant ermöglicht, dann zur Bildung dieser hyprostotischen Brücken führt. In der deutschen und in der französischen Terminologie ist eine große Schwierigkeit des Verständnisses, indem die deutsche Terminologie die schwere Bandscheibenschädigung mit den sklerosierenden Veränderungen der Wirbeldeckplatten eben Osteochondrose nennt. Und das nennen sie das Modelle arthrosique. Das ist die Analogie zur Arthrose, der Diarthrose. Aber bei dieser Syndesmose des diskovertebralen Gelenks ist das Problem etwas anders. Die französische Schule insistiert auf der Bedeutung des Terrains und auf der wirklichen Unterscheidung zwischen Diskusdegeneration mit Reaktion des angrenzenden Wirbelkörpers und andererseits dieser hyperostotischen Reaktionen. Die zweite Antwort, wenn Sie mir noch assistieren, Herr Lager, was die Antwort, die ich noch Herrn Matthias, glaube ich, geben müsste, wäre, dass Herr Kollege Matthias übers Grenzgebiet gesprochen hat, dass in einem Teil unserer Terminologie eben doch Spondylarthrose in der deutschen, nicht dans la terminologie française, c'est la spondylarthrose, c'est ce que les Allemands appellent la spondylosis de Vromans. Die Spondylarthrosis ist in Deutsch die Arthrosis der kleinen Gelenke, also die Arthrosis intervertebralis. Und die katastrophalen Effekte auf die Radices, auf die Nervi spinales, am Foramen intervertebrale, nicht so sehr am Spinalkanal, sondern am Foramen intervertebral, über die Herr Kollege Matthias so deutlich gesprochen hat, das sind ja vor allem arthrotische, gigantische arthrotische Veränderungen gewesen. Wären Sie da? Bitte. Je me permets encore d'insister sur le fait que dans certains travaux, et en particulier dans Schmorl, on parle de lésions discales qui peuvent être à l'origine de cette hyperostose. Mais il est évident qu'une modification, même plus ou moins légère du disque, peut secondairement entraîner ces zones d'épaississement au niveau de l'insertion des ligaments. Donc il n'y a pas du tout antinomie entre le fait de reconnaître le rôle de certaines lésions du disque et le fait d'en distinguer l'hyperostose d'insertion. Enfin, pour terminer, je me permettrai de dire que en réalité, je crois que les discussions de mots ne sont pas tant entre une différence de conception en langue allemande et en langue française, parce qu'en fin de compte, tout le monde parle de la même pense à la même chose, pour autant qu'il ait fait une bonne analyse. C'est pourquoi je me suis permis de le mettre à la fin sous la pensée de Goethe, qui était un Européen. Et je crois qu'un grand nombre des discussions, comme nous venons de le voir, sont dues au fait que aussi bien en langue française qu'en langue allemande, les gens ne sont pas tous d'accord entre eux, chacun dans leur groupe. Vielen Dank. Das ist ja der Fluch der Rheumatologie überhaupt, dass wir zum Teil verschiedene Sprachen sprechen. Wir kommen jetzt etwas zur Pathogenese, zu dem Referat von Herrn Kollegen Dambacher, das natürlich sehr reich an Problemen war. Herr Dambacher, möchten Sie aus Ihrer Sicht gerade noch in die Diskussion eingreifen? Oder ist eine gezielte, kurz zu beantwortende Frage zum Referat Dambacher? Bitte, Herr Dambacher. Ich glaube, man sollte einfach nochmals betonen, die großen Diskrepanzen, die bestehen. Ich habe mich auch vorher mit Herrn Boos darüber unterhalten, der ebenfalls darüber publiziert hat. Und das Problem, wo man nicht drüber wegspringt, wenn man einen pathogenetischen Zusammenhang sieht zwischen einerseits der Spondylosis hyperostotica und andererseits im Diabetes, ist, warum gibt es nicht mehr jugendliche Patienten unter 40, unter 50 mit Spondylosis hyperostotica? Das ist das Problem. Und in der Serie von Herrn Boos waren bei den unter 50-Jährigen auch nur mit Diabetes, auch nur 9% mit Hyperostosis. Herr Dambacher, bleiben Sie da. Würden Sie mir nicht zustimmen, wenn ich jetzt sage, das entspricht durchaus meiner alten Konzeption, dass das eine besonders modifizierte Spondylose ist. Mit 30 Jahren hat man beginnende Diskopathien. Das kennen vor allem unsere neurochirurgischen Kollegen mit großem Leidwesen, der Diskushernie mit 20. Aber man hat noch keinen spondylotischen Wulst. Und wenn man ein Durchschnittsbürger ist und seine Spondylose macht, die man mit 50 und 60 haben muss, und hat nicht das entsprechende Terrain, was natürlich nur eine intuitive Ausdrucksweise für etwas ist, was ich noch nicht weiß und woran Sie forschen, wenn man das Terrain hat, dann reagiert man hyperostosierend. Ich glaube, in diesem Sinne könnte sich auch Herr Lagier einverstanden erklären. Aber die spondylotische Reaktion braucht es, aber eben nicht die Osteochondrose, sondern die Annuluszerreißung mit der ventralen Protrusion des Diskus. Wir kämen dann, es tut mir leid, wenn ich also relativ abbreche, zur Klinik- und Differentialdiagnose. Das ist Herr Schilling noch im Raum. Herr Schilling ist noch hier, wenn Sie eine gezielte Frage haben. Herr Schilling als Ausdruck der lebendigen Klinik hat uns so sehr noch einmal diese Bedeutung des Terrains dargestellt, der Konstitution. Es ist nicht nur ein Einzelfaktor, sondern es ist eine Reaktionsweise. Die alte französische Klinik hatte den Begriff des Type Arthritique, das heißt also Arthritique noch, das ist wohl degenerativ gemeint, aber man muss diese Dinge alle sehen. Und aus internistischer Relevanz, Herr Schilling, wollen Sie noch zu einem, wären das einer der Punkte, auf die Sie hinweisen wollten, zu Herrn Kollegen Dielmann. Bitte, Frau Doktor, komm. Sagen Sie doch geschwind Ihren Namen, Frau Kollega. Na gut. Ja, Sie haben zwei Fragen gestellt. Einmal, ab wann dürfen wir die Diagnose stellen? Ich sagte, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die hyperostotischen Spondylophyten und dann diese vordere Längsbandverknöcherung. Ich habe das nur hervorgehoben, um irgendwie Klassifikationen Ihnen da, zu helfen und die Spondylo- oder überhaupt die Osteophyten zu differenzieren. Das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Wenn Sie klammerbildende Osteophyten haben, dann können Sie sagen, und Sie laden weit aus und haben Sie eine ventrale Apposition, mehr oder weniger, dann sind sie berechtigt. Das geht, selbstverständlich gibt es da Grenzfälle, die mehr oder weniger ein subjektiven. Das Röntgenbild hat immer einen subjektiven und objektiven Inhalt. Da, keine Regel, es müssen drei Röntgenbilder. Nein, sie gibt es sicher nicht. Nein. Dann die Frage der Traumatisierung. Grundsätzlich reagiert traumatisiertes faseriges Bindegewebe an der Wirbelsäule mit einer überschießenden Verknöcherung. Das gehört zur Reparation. Und wenn Sie bei einem jüngeren Menschen, sagen wir an der Lendenwirbelsäule, Sie hören, er ist vor ein paar Jahren von der Leiter gefallen oder an der Halswirbelsäule, ein Schleudertrauma, das ist dann eine posttraumatische Ossifikation, aber keine Spondylose-Hyperostotika. Vielen Dank, Herr Kollege Dillmann, für diese Klarstellung. Zur Frage, die Frau Kollegin hat nämlich gefragt, fängt das Ding denn einmal an und darf man es dann dort diagnostizieren? Also das wäre genauso, wie wenn man eine Luis erst diagnostizieren kann, wenn einer einen Gumma hat. Man sollte sie vorher diagnostizieren. Ich glaube, und Herr Dillmann, wenn Sie noch einen Moment Ja oder Nein sagen, dass eine Anregung für die Kollegin wäre, wo man die Spondylose-Hyperostotika ohne ausgeprägte Brücken, aber mit ganz charakteristischen Bildern diagnostizieren kann, das ist im Zervikalbereich. Die Sprickel, die sogenannten Schaltknochen, die beginnenden prädiskalen Hyperostosen, die kann man erkennen, auch wenn keine großen Brücken da sind. Und da muss man sagen, jetzt werden wir auch mal ein BWS noch weiter röntgen. Die LWS hilft Ihnen differentialdiagnostisch nicht so sehr viel weiter. Zum Traumatischen erlaube ich mir, und damit provoziere ich die beiden Herren chirurgischer Observanz noch beizufügen, traumatisch kann die Spondylose-Hyperostotika nach meiner Erfahrung relevant werden, wenn nämlich eine Spondylose-Hyperostotika da ist und Brücken verknallen. Wir haben gemeinsam, Herr Lorenz und ich, zwei oder drei Patienten gehabt, die hatten eine und sind gestürzt. Und dann hat es geknallt und geblutet. Und dann gibt es nämlich eine Myelopathia thoracalis. Das muss also berücksichtigt werden und da stellen sich schwere auch unfallmedizinische Probleme. Ich würde die beiden Herren fragen, ob sie aus der Richtung noch weitere Erfahrungen hatten. Herr Matthias? Auch nicht so sehr. Dann würden wir zum speziellen Referat von Herrn Kollegen Lorenz. Sind noch gezielt neurochirurgische Fragen? Und zum orthopädischen Referat? Ich habe mehr oder weniger Ihnen geantwortet. Ich bin nicht traurig, wenn man an, zu einem Hauptthema mit einer Ergänzung von den Randgebieten herkommt. Ich glaube doch, dass in dem Spezialband diese Sitzung wird als Monographie veröffentlicht. Und da sind dann die Dinge so drin und ohne Zeitdruck zu lesen, dass man sich dann noch einmal wirklich schwarz auf weiß oder farbig auf weiß den Kopf ganz klären kann. Und soweit. Ich würde aber insistieren darauf, dass die Spondylushyprostotika primär Quad Wirbelsäule im Wirbelkörperbereich liegt, sehr oft keine grob sichtbare Bandscheibenschädigung, sprich Bandscheibenabflachung, und diese Deformation, eine lokalisierte, sei es Trauma, sei es bei einer Fehlstellung, eine schwere Skoliose und so weiter, sind lokalisierte, maximale Diskusschädigungen, die zu maximalen Reaktionen reichen, aber dann vielleicht doch auch einfach als Osteochondrosis, auch eventuell Spondylosis, Lokalisata, in einem biomechanisch, wenn ich Ihr Fach zurücknehmen darf, biomechanisch interpretierbaren pathogenetischen Weg geführt haben. Und nicht, da ist das Terre gleichgültig. Man kann eine schwere Kyphoskoliose haben und eben nicht das Terre des Spondylushyprostotika-Patienten. Es waren dann noch die beiden, ist Ihnen das ungefähr recht in der Interpretation? Vielleicht können wir darüber beim Mittagessen noch. Ja, da habe ich schon wieder eine Sitzung, ja. Aber später, also wir müssen sicher noch. Es kamen noch die beiden Vorträge aus über den engen Spinalkanal an der ostsehere Kompression an der LWS, die ja auch Grenzgebiete repräsentiert. Das war Herr Kollege Walker. Möchten Sie dazu noch etwas fragen? Bitte? Kommen Sie doch, bitte, kommen Sie. Auch das, was Professor Matthias angedeutet hat, dass eben bei dieser Entstehung der Hyperostose, so wie ich Sie recht verstanden habe, die mechanischen und eben die dynamisch-statischen Veränderungen auszuschalten wären. Dann müssten wir die ganzen Hyperostosen, die eine Skoliose, Kyphose mit Progrediens haben, ausschalten. Ich stimme Ihnen zu, nur nicht insofern, als eben eine Wirbelsäule, wenn Sie einen armen Menschen hypothetisch sich vorstellen würden, der sein Leben lang immobilisiert ist, der könnte das tollste Terrain für eine Hyperostose haben, der wird nie eine Spondylushyprostotika haben, weil das primär die Bewegung der Wirbelsäule voraussetzt. Worauf Sie hinzielen, ist der lokalisierte Prozess, biomechanische Schädigung mit der maximalen Reaktion im Gegensatz zu einer systematisierten Reaktion. Schließlich noch die Chondrokalzinose. Das wäre der Vortrag von Herrn Waldburger noch gewesen. Herr Waldburger, wo ist er denn? Ja. Sie haben, wenn wir Sie recht verstanden haben, Herr Waldburger, haben Sie auch zugegeben, dass Chondrokalzinosis zum Teil ja Altersveränderungen, es gibt große englische Arbeiten, die zeigen, dass eben auch Arthrotiker Meniskusverkalkungen und alles Mögliche haben, aber damit noch nicht unbedingt systemische Chondrokalzinosis-Kranke sind. Sie wollten davon differenzieren. Ist das recht verstanden? Ja, wird das Wort noch gewünscht? Bitte, Herr Kollege, kommen Sie. Vielen Dank. Eine häufige, eine seltene Krankheit, das ist ein wesentlicher Beitrag und die Koinzidenz bei Herrn Waldburger ist eben bemerkenswert gewesen. Damit, meine Damen und Herren, kommen wir mit einer schrecklichen Verspätung, aber von mir aus mit ganz herzlichen Dank an die Referenten, an die Votanten in der Diskussion und an das Auditorium zum Schluss dieser Sitzung. Ich erinnere Sie daran, Sie werden dieses Thema nicht nur gekürzt im Kongressband, sondern auch noch in einer Monographie finden, die hoffentlich nicht zu spät erscheint. Ich danke Ihnen.